SWR 2 Radioart Hörspiel. Im November vor rund 200 Jahren, am 21.11.1911, erschoss Heinrich von Kleist zuerst Henriette Vogel, mit der ihn eine platonische verband, danach sich selbst. Nicht zuletzt die spektakuläre Inszenierung in werthersche Manier hat Generationen von Autoren angeregt, Kleists Freitod zu verarbeiten. So auch den 1972 geborenen Zürcher Autor Reto Finger, seinem folgenden Hörspiel Die letzten Stunden des Schriftstellers und der Ehefrau und Mutter imaginiert. Wir sind keiner klarer oder blinder. Wir sind alle Suchende, du weißt. Und so wurdest du vielleicht Erfinder, ungeduldiger und dunkler Kleist. Rainer Maria Rilke, 27. November 1913. Letzte Stunde. Hörspiel von Reto Finger. Schauen Sie, meine Liebe. Gemeiner Tannenwedel, Hippuris vulgaris, mit nadelförmigen Blättern in dichten Quirlen. An stehenden Gewässern wie hier wächst er vortrefflich, droht gar andere Arten zu ersticken. Und hier, Beinwell, Symphytum officinale, Kraut und Heilpflanz gleich. Die Blätter breit einer Lanzette gleich. Die rosa-violetten Blüten eng aneinander gerückt, wie reife Trauben. Wie begeistert sie sind. Paracelsus hatte die heilende Wirkung gegen Schwämme erkannt. Ach, Butomus umbellatus, gleich neben den hängenden Trieben der Weide. Langer Blütenstängel mit ebensträußiger Scheindolde. Ich langweile sie. Keineswegs. Ulrike nennt sie Adebarsblumen. Die Mainzer hingegen haben einen noch vortrefflichen Namen gefunden, Schwanenblume. Im Schatten blüht sie nicht oder gar nicht. Ohne Sonne treibt nicht eines der Blütenblätter. Im Schatten blüht sie wenig oder gar nicht. Das fällt mir. Das sagte Ulrike auch. Die unscheinbaren Gräser, sie mag am liebsten. Ihre Halme beugen sich unter der viel zu schweren Last der Feueren. Gräser, das sind Säcken, meine Liebe. Wiesensäge und Fingersäge. Für die ihnen zugedachte Last sind sie mit einem dreikantigen Stängel wohlgerüstet. Und von denjenigen der Gräser gut zu unterscheiden. Fühlen Sie. Sie sind streng, Herr Hofrat. Die weiblichen Ähren unten voll und fruchtig an zarten Stielen. Und über ihnen die männlichen. Dürr, der Sonne zugewandt. Vom Wind zerzaust und unschön anzusehen. Mit welch funkelnden Augen Sie von Tannenwedel, Beinwell und Säcken erzählen. Ich wäre beinahe ein Bauer geworden. Ein geeignetes Stück Land hatte ich am Thuner See in der Schweiz bereits gefunden. 10 Jahre mag das her sein. Ich bat meine Braut, mir nachzureisen und wies Pannwitz an, meinen Teil des Erbes zu überweisen. Stattdessen mietete ich ein bescheidenes Haus auf der Delosea-Insel, unweit des Städtchens. Wenn Freunde mich besuchten, reisten wir in die Berge, an den reichen Bach, das Aretal bis Meiringen. Auf die Passhöhe des Brünigs, um im Abendlicht die Nordwand des Eigers zu sehen. Und doch kehrten Sie zurück? Ich dachte, es wäre zu meinem Besten. Und hier mit herzförmigen Blättern, Sie müssen mir helfen. Solanum dulcamara, im unteren Teil meist holzig, im oberen grün. Blume und Strauch zugleich, Blüten in gestielten, rispigen Ständen, im Herbst mit roten Beeren. Nichts von dieser Pracht ist mehr übrig. Nicht eine einzige Beere. Kreuze und Elstern haben sie gesammelt, des frühen Winters wegen. Nicht ein einziges Blütenblatt. Das Laub ist kalt geworden, die Farben blass. Mit welcher Ruhe sie den Winter willkommen heißen. Am 21. November 1111 erschoss in der Kleinmachenower Heide nahe an der Berliner Chaussee Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist, die Ehefrau des Generalrendanten der Märkischen Landfeuersozietät und Landschaftsbuchhalters Herrn Friedrich Ludwig Vogel, Adolphine Sophie Henriette geborene Keber, alt 31 Jahre, und dann sich selbst in seinem 34. Jahr. Beide sind auf der Stelle, wo der Mord und selbst geschah, in 2 Särge und ein Grab gelegt worden. Und Ihre Schwester? Ein Brief muss ihr reichen. Sie hätten es ihr sagen sollen. Das wollte ich auch, aber mein Besuch war gänzlich unerwünscht. Als würde man sich desselben Namens schämen. Leopold machte mir Vorwürfe, noch ehe er mich willkommen hieß. Friederike ließ ausrichten, sie habe anderweitige Verpflichtungen und Maximiliane war wohlbedacht, ihre Kinder von mir fernzuhalten. Wie ein Taugenichts, wie ein Schandfleck, saß ich am Mittagstisch. Kein freundliches Wort? Nein. Keine tröstende Geste? Nein. Auch nicht von Ulrike? Viel schlimmer noch, sie schwieg. als Leopold behauptete, ich sei einzig nach Frankfurt gekommen, um ihn um Geld zu bitten. Nach meiner überstürzten Abreise überhäufte ich sie mit törichten Vorwürfen. Dabei war es Ulrike, die mancher Reise begleitete, mich aufmunterte, wenn mir das Leben unerträglich wurde. Sie wird mir nicht verzeihen, der letzte Begleiter ihres geliebten Bruders zu sein. Dankbar wird sie sein, dankbar, mich in diesen Tagen in bester Gesellschaft zu wissen. Desgleichen Marie, ihr schrieb ich, wie heiter wir diesen Tag verbringen. Ada Müller teilte ich mit, die schweren Gedanken seien leichter geworden. Ich bestellte ihnen auch ihre letzten Grüße. Nein. Nicht für Marie? Ja, nein, nicht für Adam. Sie schätzten seine Gesellschaft doch auch. Er war ein gern gesehener Gast in unserem Haus und ein enger Vertrauter meines Ehemannes, das wissen Sie. Ihm verdanken wir unsere Bekanntschaft? Ja. Und doch bestehen Sie darauf, Müller nicht zu grüßen? Ich mag ihn gut, viel zu gut, das müssen Sie mir geben. Wie oft bin ich an seinem Arm unter den Linden zum Brandenburger Tor spaziert und habe die neidvollen Blicke der besseren Damen in meinem Rücken genossen. Aber letzter Gruß wurde vor langer Zeit getauscht. Ich verstehe nicht. Bitte, ich mag davon nicht sprechen. Das Alter der Denata Vogel, geborene Adolfine Keber, wurde auf 31 Jahre angegeben. Sie hatte blaue Augen, bräunliches Haar, eine blendend weiße Haut und starke Brüste. Noch im angekleideten Zustand der Denate fanden wir unter der linken Brust ein mit Schießpulver gebranntes Loch. Der hineingebrachte Finger des Physikus drang in die Brusthöhle. Die ganze linke Seite der Denate war mit Blut bespritzt. Von dem Schuss selbst ist nichts in der Wunde gefunden worden. Zu bemerken ist hierbei, dass die Kugel bei ihrem Durchgange durch den Interkostalmuskel keine Rippe verletzt hatte. Wegen der am Denato von Kleist zerbrochenen Kopfsäge konnten wir das Cavum Cranii nicht besichtigen. Auch war es nicht durchaus notwendig, da Causa Mortis hinlänglich ausgemittelt worden war. Eine krafte Organisation im Gehirn ließ sich darum nicht supponieren, weil Denata überall viel Geisteskultur bewies. Mein innig über alles geliebter Louis. Nein. Mein geliebter Vogel, lieber Vogel, ich bitte dich, mir ein letztes Mal zu verzeihen. Entgegen dem, was ich dir ausrichten ließ, reiste ich gestern Abend in Begleitung von Kleist in die Kleinmachenower Heide am Wannsee und nächtigte in der Herberge Stimming. Du weißt, wie sehr ich immer bemüht war, für Paulinchen eine fürsorgliche Mutter und für dich eine pflichtbewusste, fleißige Ehefrau zu sein. Aber ich bin des Lebens müde geworden. Ich sehne mich nach dem Tod. Noch heute werde ich seiner flüsternden Einladung folgen. Küsse Paulinchen, das Liebste und Schönste, was ich von Gott auf dieser Welt empfangen durfte, 1000 Mal. Ich bitte dich, mein liebstes Kind baldmöglichst in die Obhut der Frau Manitius zu geben, die es mit Liebe und Fürsorge zu deiner Zufriedenheit erziehen wird. Dies ist mein letzter Wunsch, lieber Vogel. Nein, Vogel, ich werde heute noch von dieser Welt in Frieden scheiden. Verzeih mir ein letztes Mal. Zum Abschied habe ich einen einzigen Wunsch. Paulinchen, mein Sonnenschein, möge nach Königsberg zu Frau Manitius. Auch nicht, nicht in dieser Stunde. An Louis Vogel, ich bitte dich, Paulina nach Königsberg. Wie schwer mir das Lügen fällt. Muss ich um das Wohlergehen meiner Tochter bitten? Steht es mir nicht zu, dies mit Recht zu fordern? Steht es Paulinchen nicht zu, ihre Kindheit in einem glücklichen Haus zu verbringen? An den Generalrendanten der Kurmärkischen Landfeuersität und Landschaftsbuchhalter Herrn Louis Vogel, mein letzter Wille, man möge Paula bis zu deren Heirat in Puter Manitius geben, gezeichnet Henriette Vogel. Bis zum letzten Brief langt er von mir zu bitten, bis dass der Tod uns scheidet. Auch wenn uns nur noch Kälte und Gewohnheit binden, würde er unsere Ehe ebenso erdulden, wenn er nicht von meiner unheilbaren Krankheit wüsste? Er hat den kräftigeren Atem, wird ein zweites Leben führen. Ohne diese Gewissheit hätte auch er einer Trennung zugestimmt. Ja, es ist wahr. Ich habe Adam mehr gemocht, als es sich für eine Ehefrau geziemt. Seine angekündigten Besuche erheiterten und die unangekündigten erregten mich. Es gab Nächte, in denen ich mich mit allen Sinnen nach ihm sehnte. Aber Gott sei mein Zeuge, wie sehr hätte ich mir gewünscht, Louis hätte mir, blind vor Eifersucht, die Gesellschaft mit Müller verboten. Stattdessen ließ er mich gewähren, wie eine Spinne, die sich ihrer Beute sicher ist. Weg, weg, ihr Gedanken. Für Paula. Mein teurer, geliebter Vogel, nicht länger kann ich mehr das Leben ertragen, denn es legt sich mir mit eisernen Banden an mein Herz, nenne es Krankheit, Schwäche oder wie du sonst magst, ich weiß es selbst nicht zu nennen. Nur so viel weiß ich zu sagen, dass ich meinem Tode als dem größten Glück entgegensehne. Mit unendlicher Wehmut würde ich mich von euch beiden losreißen, wenn ich nicht ersichtlich für dich die höchste Entschädigung, die du in so großem Maße verdienst, voraussehen dürfte. Und wenn ich nicht die feste Überzeugung hätte, dass Paulinchen unter der Obhut der guten, lieben Manitius besser als unter der meinigen gedeihen wird. Einige Bitten und Vorschläge habe ich dir, mein teurer Vogel, noch zu machen, welche du gewiss bei deiner anerkannten Milde einsehen wirst. Ich wünsche die Briefe, welche im Koffer in der Mädchenkammer liegen, baldmöglichst besorgt. Ich möchte, dass die selbstgekochte Seife, welche drüben ins alte Kleiderspinde mit einem Zettel, der die Anzahl der Tafeln besagt, liegt, für Paulinchen aufgehoben würde. Schulden habe ich nicht, auch habe ich zu mehrerer Sicherheit mir noch von allen Leuten, mit denen ich mich erinnere, je in Rechnung gestanden zu haben, Quittungen, welche in meinem Schreibkasten nebst dem noch übrigen Wirtschaftsgelde liegen, geben lassen. Jetzt sage ich dir und allem, was mir teuer war auf Erden, noch einmal, lebe wohl. Schicke doch ja mein liebes Kind oder bringe sie ja so bald als möglich nach Königsberg. Meine geliebte Manitius wird sie gewiss gütig empfangen. Sind Sie fertig geworden? In diesem Moment. Und Sie? Der Brief an Ulrike liegt versiegelt neben dem Waschbecken, wie Sie es mir befohlen haben. Sie wird es Ihnen danken. Marie und Friederike sind benachrichtigt. Das ist gut. Leopold ist es auch. Und Wilhelmine? Wer? Wilhelmine, Ihre Verlobte. Wir sind nicht mehr verlobt. Sie haben ihr keinen Brief geschrieben? Nein. Louis sagte, sie bedeute Ihnen noch Louis immer... Louis erkennt sie nicht. Nirgendwo wird mehr geschnattert als an einem gelangweilten Teetisch, glauben Sie mir. Und Müller... Hat er auch von ihr erzählt? Hat er zur Belustigung der Gesellschaft, wie er das immer tut, von Wilhelmine berichtet? Unsere Verlobung wurde vor über 10 Jahren aufgelöst. Da gibt es nichts zu schnattern. Treffe ich Sie auf der Straße, ich würde Sie nicht mehr erkennen und auch nicht mehr kennen wollen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe. Das sind Sie nicht. Sie haben nie von Wilhelmine erzählt. Ja. Ich habe versucht, sie mir vorzustellen. Warum? Es war die Frau, die Sie so sehr liebten. Mein Bruder machte mich mit ihr bekannt. Er diente im Infanterieregiment Ihres Vaters, war im Hause Zenger ein willkommener Gast. Alsbald unterrichtete ich Sie und Ihre jüngere Schwester auf Wunsch des Generals in Mathematik, Philosophie und Naturrecht. Ein Getuschel und Gekicher, wie das nur mädcheneigen ist, gegen das ich zu kämpfen hatte. Aber Ihre Augen waren wissbegierig und schienen mir zu versichern, die Mühsal sei nicht umsonst. Sie machte Fortschritte und löste die Denkaufgaben zu meiner vollsten Zufriedenheit. Denkaufgaben? Ja, ich stellte ihr Denkaufgaben. Frage: Was ist wünschenswerter, auf eine kurze Zeit oder nie glücklich gewesen zu sein? Ich weiß es nicht. Antwort: Wenn man den Zustand dessen, der ein Glück verlor, mit dem Zustand dessen vergleicht, der nie ein Glück genossen, so schwanken die Schalen unter den Gewichten fast gleicher Übel, und es ist schwer, die Frage zu entscheiden. Doch scheint es, als ob sich die Waage auf die Seite des Letzteren neigte. Wer einst an den Brüsten des Glückes den goldenen Traum des Lebens träumte, der streckt zwar, wenn ihn das Schicksal mit rauer Stimme weckt, wehmütig die Arme aus nach den göttlichen Gestalten, die nun auf immer entfliehen, und sein Schmerz ist umso größer. Aber ihm ist doch aus dem Füllhorne des Segens auch ein Blümchen zugefallen, das ihn selbst in der Erinnerung noch freuen kann, wenn es gleich längst verblüht ist. Aber wem von allen seinen brennenden Wünschen auch nicht der bescheidenste erfüllt wurde, der von jenem großen Vermächtnis, von dessen Überfluss alle seine Brüder schwelgen, auch nicht einmal den Pflichtteil erhalten hat, der steht da wie ein verstoßener Sohn. Das war Ihre Antwort? Stimmen Sie nicht zu? Was erwiderte Wilhelmine? Sie schrieb auf, was ich ihr diktierte. Sie muss verliebt gewesen sein. meinen ersten Antrag wies sie zurück, zweifelte an der Aufrichtigkeit meiner Liebe und ließ mir ausrichten, dass sie mich weder liebe noch meine Frau werden möchte. Und dann? Ich schrieb ihr einen zweiten Brief, bat sie, sie möge mir den gewünschten Mann an ihrer Seite beschreiben, um mich danach wohl zu verhalten. Sie drängten? Mit Erfolg. Nach einem halben Jahr durfte ich um ihre Hand anhalten. Und ihr Vater? Willigte ein, mit dem Vorbehalt, die Verlobung erst öffentlich zu machen, wenn meine Studien beendet seien und die Möglichkeit bestünde, für meine Braut zu sorgen. Welch ein Glück für Sie. Ich verließ Frankfurt, zog nach Berlin und trat in den Dienst des preußischen Staates. Sie verließen Frankfurt, die Universität und Ihre Braut zugleich? Des Generals Vorbehalt war mir lästig. Ich mochte nicht warten und dachte, ein tüchtiger Beamter an der Seite seiner Tochter mache den Vater nicht minder glücklich. Sie täuschten sich. Nein, er willigte ein. Ein zweites Mal? Nach einigen Wochen stellte ich fest, für das Beamtentum nicht geschaffen zu sein. Entgegen dem, was Sie versprochen hatten? Ja. Wurde die Verlobung aufgelöst? Nein. Noch immer nicht. Ich zog nach Dresden, nach Paris und später in die Schweiz. Und Wilhelmine? Ihr junges Herz? Ihr Herz? Meines brach. Kurz nachdem ich ihr mitgeteilt hatte, am Thuner See ein Gut kaufen zu wollen, löste sie die Verlobung auf und ließ mich wissen, ihr Körper sei zu schwach für die Pflichten einer Bauersfrau. Sie weigerte sich, mir nachzureisen. Als Bäuerin. Entschuldigte sich mit dürftigen Gründen, die fehlende Zustimmung ihres Vaters, die weite Reise, das unbekannte Land und beschuldigte mich, der sie liebt, wie kein Zweiter zu guter Letzt an der Auflösung unserer Verlobung auch noch Schuld zu tragen. Wie recht sie hatte. Achten Sie auf Ihre Worte und überlegen Sie sich, für wessen Seite Sie Partei ergreifen. Keine Frau, die mich in all den Jahren so sehr kränkte. Keine Demütigung, und davon gab es viele, die größer war. Ich bedauere Ihre Bekanntschaft jemals gemacht zu haben. Sie haben Unrecht. Sie quälen und mich. Und wissen es. Stammt Wilhelmine aus gutem Haus? Bewerber gab es genug. Mit Renommee und Vermögen? Ja. War sie fleißig, treu und mit den Pflichten einer Ehefrau vertraut? Ich glaube, ja. Trotzdem stimmte ihr Vater einer mittellosen Verlobung zu. Unter der Bedingung? Unter einer Bedingung, die sie hätten erfüllen können. Stattdessen brachen sie ihr Wort und zogen nach Berlin. Es war mir nicht möglich. Ihr Vater löste die Verlobung nicht auf. Auch nicht, als sie ihr zweites Versprechen brachen und Berlin verließen. Ich sah mich gezwungen. Als sie nach Paris gingen? Nein. Basel? Auch nicht. Bern oder Thun? Keineswegs. Erst als sie nach langer und ungewisser Reise Wilhelmine mitteilten, kein Studierter in Frankfurt, kein Beamter in Berlin, aber ein Bauer in der Schweiz zu werden, wurde die Verlobung aufgelöst. Wäre ihre Liebe groß genug gewesen, sie hätte die Entbehrungen auf sich genommen. Hätten Sie als Vater einer solchen Heirat zugestimmt? Sie liebte mich nicht. Sie haben die Verlobung aufgelöst. Hätte sie mich geliebt? Sie alleine. Wäre sie mir gefolgt? Sie sind ein Träumer. Wie Sie wollen. Für diese Welt nicht geschaffen. So will ich auch als Träumer gehen. Die Obduktion begann nun mit der männlichen Leiche, welche man zuerst gebracht hatte. Der Donatus wurde sogleich ganz entkleidet und zuvor genau besichtigt, wobei sich Folgendes ergab. Das Gesicht desselben war um den Mund herum nicht nur mit Blut bedeckt, sondern es floss auch bei einiger Bewegung des Kopfes Blut aus dem Munde. Der Mund war fest geschlossen. Nur mit der größten Gewalt eines eisernen Hebels konnten die Kinnbacken voneinander gebracht werden, um den Schlund untersuchen zu können. Am hintersten Teile des Veli Palatini, hinter der Uvula, konnte man mit dem Finger eine kleine Knochenrauigkeit und Vertiefung fühlen, in welcher das Dreiviertellot schwere Stück Blei eingedrungen ist. Erlauben Sie mir eine Antwort auf Ihre Denkaufgabe? Ich bitte darum. Sie sagten, es sei wünschenswerter, auf kurze Zeit glücklich gewesen zu sein, als vom Glück nie gekostet zu haben. In der Tat. Das ist ungestüm. Ungestüm? Sie stünden nicht hier, wenn Sie heute noch denken würden, was Sie damals schrieben. Ich verstehe Sie nicht. Gilt es nicht, bei dem, was Sie sagen, den Lauf der Zeit zu bedenken? Dass der Gram desjenigen, der Glück einmal empfangen, nicht mehr glücklich zu sein, täglich schwerer wird und die tröstende Erinnerung an jenes Glück leichter? Dass sich die Waagschalen nach Monaten, Jahren vielleicht auf die weniger wünschenswerte Seite neigen? Was ich sagen will, das Glück der frühen Tage wurde in all den Jahren matt, wie altes Silber, und strahlt heute nur noch wenig. Sodann gilt es auch zu bedenken, das Glück ist nicht jedem gleichgesinnt. Glauben Sie heute noch an dieses Füllhorn des Segens, an dem man sich gemeinsam labt, bis es leer getrunken ist? Nein. Unsere beiden Quellen sind versiegt, ohne ein schuldhaftes Beitun. Gott sei mein Zeuge. Mein Mann verschwieg mir gegenüber, was ihm der Medikus lange schon anvertraute. Ich hätte ein unheilbares Frauenleiden. Ohne mir zu erklären, warum, weigerte er sich, in derselben Kammer zu nächtigen. Ohne mich zu trösten, stellte er mich einem zweiten Mann vor, der mir erst Treue schwor und dann, als auch ich ihm meine aufkeimende Liebe gab, nach Wien floh. Die glücklichen Momente sind rar geworden, mein Teuerster. Für Sie wie auch für mich. Die Zeit hat uns mürbe gemacht. Das ist es, was uns verbindet. Sie sind keine Träumerin. Nein. Nein, wahrlich nicht. Ich bin Mutter und dazu noch Ehefrau. Ihre Gründe, von dieser Welt zu gehen, sind andere. Manche Nacht lag ich wach. Jede Bewegung, war sie noch so klein, schien mir unmöglich. Schrie ich vor Schmerzen, hörte ich meinen Mann das Haus verlassen und dort eilig neue Umschläge machen. Jeden Morgen wurden die Sorgenfalten des Medikus, der einzige, der ohne Ekel meine Hand noch hielt, tiefer. Mal machte mich glauben, die Wucherung sei kleiner geworden. Mal versichert er, die Schwindelgefühle hätten nichts zu bedeuten. Und doch sah ich in seinen Augen die Hoffnung täglich schwinden. Sie sind krank, nicht des Lebens müde. Sie sollten Ihren Wunsch zu sterben von dem meinigen nicht unterscheiden. Ich wählte Sie, weil ich an Ihrer Seite sterben will. Warum weisen Sie mich vom Felsvorsprung, auf dem Sie selbst auch stehen? Sie machen mir zum Vorwurf, den Zwängen der Natur zu folgen und loben sich selbst, dem Wärter gleich, treu den höchsten Idealen von dieser Welt zu gehen. Wie gerne hieße auch ich, wie Sie, den Tod willkommen, ohne dass mich das eigene Blut, in dem ich jeden Morgen erwache, dazu zwingen würde. Wie gerne wäre auch ich ein Reisender, ein Streunender, ein Zweifler, ein Mann gewesen, auf der Suche nach meinem eigenen Glück. Und hätte ich es nicht gefunden, mir wäre der Tod so willkommen, wie er Ihnen willkommen ist. Ich bin nicht des Lebens müde, weil ich krank bin. Ich bin krank, weil ich dieses Lebens in all den Jahren müde geworden bin. Das eine bedingt das andere, nicht umgekehrt. Und Paula? Ich bin zu schwach, ihr eine Mutter zu sein. Manitius wird sich ihrer annehmen. Sie sind verheiratet. Und trotzdem alleine. So scheiden Sie auch alleine. Ich will an Ihrer Seite sterben. Ich brauche Sie. Das wissen Sie. An mich selbst Hand anzulegen, steht mir nicht zu. Unsinn. Das Leben ist ein Geschenk. Nicht wir riechen, weder über Tod noch über Leben. Ein jeder Mensch ist der Gesellschaft verpflichtet. Er hat sich selbst zu lieben. Sie zitieren. Sind Sie davon auch überzeugt? Pater Theremin ist es. Und hat Unrecht. Hat nicht Samson an sich selbst auch Hand angelegt? Er stemmte sich der Gefangenschaft seiner Peiniger überdrüssig gegen die Mittelsäulen, bis das Haus über ihm zusammenbrach. War das eine Sünde? Nein. Weil Samson dies befohlen wurde. Nur deshalb war es keine Sünde. Sagt Thomas von Aquin. Aber ich antworte mit Seneca. Ein Weiser wird leben, solange er muss, nicht solange er kann. Seine Worte sind mir mehr Trost. Die Quelle meines Glückes ist versiegt, wie recht Sie haben. Ich beklage mich nicht, aber nun ist genug. Wem das Leben gefällt, der lebe. Wem es nicht gefällt, der gehe. Nehmen Sie mich mit. Wie nicht in jedem Fall besser ist ein längeres Leben, so ist jedenfalls schlechter ein längerer Tod. Ich brauche einen Begleiter und Vollstrecker. Sie werden nicht bedauern? Nein. Was wiegt das Versprechen, sich zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod sie scheidet, gegen dasjenige Hand in Hand zu sterben? Nichts! Gibt es eine vollkommenere Hingabe für einen anderen Menschen, als die, mit ihm in den Tod zu gehen? Nein. Wie sehr habe ich mir Zeit meines Lebens einen Gefährten gewünscht, der bereit war, unsere Freundschaft auf diese Weise zu bezeugen. Alle, die ich darum bat, traten, als wir am Ufer standen und in das dunkle, kalte Wasser schauten, einen Schritt zurück. Sie werden nicht zögern? Nicht einen Augenblick. Welch Moment, als wir uns diese Sehnsucht zum ersten Mal offenbarten. Die vielen Menschen, das Gewirr ihrer Stimmen. Müller stellte sie als seinen guten Freund aus der Dresdner Zeit vor und wusste manch löbliche Anekdote über sie zu erzählen. Ihnen stieg die Röte ins Gesicht. Sie wurden verlegen. Ich bitte Sie. Als Müller in seiner wohlbekannten Art mit seinen Ausführungen nicht enden wollte, wurden sie missmutig. Ich beobachtete sie genau, mein Teurer. Die neugierigen Blicke der feinen Gesellschaft waren ihnen unangenehm. Als sie glaubten, ein jeder hätte sich wieder dem Gebäck zugewandt, flüchteten sie zum Bücherregal. Sie übertreiben. Verärgert über so viel Aufmerksamkeit, in der Hoffnung, nicht mehr gestört zu werden. Erst als Louis mich anwies, einige Takte auf dem Fortepiano zu spielen, wandten sie sich der Gesellschaft wieder zu. Es ist genug. Ich war mir ohnehin zu sehen ihrer Aufmerksamkeit sicher. Und als das Notenheft zur Seite legen wollte, hatten sie hinter Bitte. Mir... Niemand wird es uns verdenken. Du hattest hinter mir gestanden und batest mich, ein zweites Lied zu spielen. Herr, wenn Trübsal da ist. Ein paar Takte Vorspiel, ein Ton nach dem anderen in Begleitung deiner schweigenden Zustimmung. Die Überleitung, die erste Strophe. Sachte erst und als wir der Harmonie vertrauten, lauter. Ich hätte mir gewünscht, es würde ewig dauern. Als die Gäste vor Entzücken in die Hände klatschten, flüstertest du mir ins Ohr, so dass nur ich und niemand sonst es hören konnte. Zum Erschießen schön. Auf eine Antwort wartete ich vergeblich. Das war mir nicht möglich. Erst Wochen später an den Ufern der Spree fragtest du mich, hinter deinem Sonnenschirm versteckt, wie das zu verstehen sei. Erinnerst du dich? Wie ich bereits sagte, sagtest du, zum Erschießen schön. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Du glaubtest mir nicht. Auch. Du warst mir unbekannt, wenn auch im Herzen sehr vertraut. Sie erlauben eine unverschämte Frage? Wenn Ihnen mein Gemahl deshalb die Gesellschaft mit mir nicht verbieten würde, ja. Das kann ich nicht versprechen, Madame. Ich bemühte mich, meine Aufregung verborgen zu halten, drehte mich nach meinem Mann um und mochte doch nicht warten. Fragen Sie trotzdem. Sehnen Sie sich manchmal nach dem Tod, Madame? Sind Sie verschwiegen, Monsieur? Ja, Madame. Verschwiegen, wie ein Grab. In diesem Moment riefen uns Louis und Adam zum Tee. Ich fühlte mein Herz pochen. Wir debattierten eifrig über Hardag, Marwitz, Graf Finkenstein, über die deutsche Revolution, die selbstverständlich keine französische war. Mir war das alles einerlei, ja lästig. Nur dein Blick, der flüchtig, beschämt den meinen kreuzte, war mir wichtig. Jeder Satz von dir galt mir. Ohne den geheimen Bund zu kennen, nickte Vogel, lachte Müller, reichte Dörte Kuchen. Jedes deiner Worte versprach mir Linderung, den süßen Tod an deiner Seite. Ein Tag an der Spree. Du sagtest, ein Tag an der Spree, so schön, es könnte der letzte sein. Es könnte der letzte sein. Und Dörte antwortete töricht, morgen soll das Wetter freundlich bleiben. Man kann nie wissen, was morgen ist. Niemand, der ahnte, wovon wir sprachen. Eine müde Brise. Geknickte Halme. Der liebliche Geruch von faulem Holz. Mir waren deine Worte Trost, Henriette. Ein Geheimnis, eine Verabredung, die anderer Worte nicht bedurfte. Du stehst in der Menschenmenge, neben deiner Mutter. In einem blau und weiß gestreiften Kleid, die Haare zu zwei Zöpfen geflochten, mit einem gefüllten Korb im Arm. Du wirfst mir eine Blume zu und ich salutiere. Nur für dich. Hör auf. Ich gehe über den Rathausplatz. Vorbei an den Marktständen der Potsdamer Bauern und Blumenverkäufer. Vorbei an deinem Elternhaus, als gefreiter Korporal, in einer Uniform mit polierten Knöpfen. Die Menschen rufen uns zu. Was wäre heute, wenn wir uns vor 20 Jahren getroffen hätten? Das haben wir nicht. Am nächsten Tag treffen wir uns zufällig am großen Brunnen. Haben Zeit genug, nach unserem Namen zu fragen. So war es nicht. Ich lass dir Blumen schicken, jeden Tag einen vollen Strauß. In denselben Farben wie dein Rock, blau und weiß. Du zögerst. Deine Schwestern lachen. Aber nach 3 Wochen ist dir mein Bote lieb geworden. Als ich mit meinem Regiment nach Mainz ziehe, bist du untröstlich. Das wärst du doch gewesen. Anstelle der Blumen schickte ich Briefe an mein Herz gedrückt, dem Kutscher übergeben für meine Liebste in der Heimat, jeden Tag ein paar Zeilen. Nach Monaten kehre ich heim, klopfe an die Tür, wie das mein Bote täglich tat. Mit eiligem Schritt kommst du gelaufen, siehst mich, der müde und schmutzig sich jeden Tag nach dir sehnte. So war es nicht. Ich schließe dich in meine Arme. Du wehrst dich und bittest mich doch herein. Dein Vater fragt nach dem Krieg, deine Mutter nach dem Wohlergehen und ich halte deine Hand. Stell dir vor. Ich vermag mir nicht vorzustellen, was nie war. Bin ich dir lieb? Da fragst du noch. All die Stunden, die wir zusammen verbrachten. Was? Was ist dir lieb an mir? Die Briefe. Weiter. Die Lieder, die wir zusammen singen. Und weiter? Mir ist lieb, wenn du berichtest, wovon du schreibst. Weiter. Mir ist lieb, wenn du von deinen Reisen erzählst. Und weiter? Was soll ich sagen? Was weiter noch ist dir lieb an mir? Vieles. Die Briefe, die Lieder, die Reisen, was sonst? Alles aufzuzählen fällt mir schwer. Versuch es. Ich mag es. Mehr fällt dir nicht ein? Wenn du von Blumen sprichst. Und weiter. Ich, sind dir meine dunklen Augen lieb. Deine dunklen Augen? Damen schwärmen zuweilen davon. Daran zweifle ich nicht. Und dir? Gefallen sie dir auch? Ja. Ja, doch. Und mein Mund? Ich bitte dich. Gefällt dir mein Mund? Was willst du von einer verheirateten Frau hören? Wie gefällt dir mein Mund? Hör auf! Ich möchte deine Lippen... Ich höre dir nicht zu. ...deinen Atem spüren. Nein. Wer würde es uns verdenken? Ich will nicht. Uns bleibt nur noch eine Viertelstunde. Um den Moment doch noch qualvoll zu machen? Eine allerletzte, deine Lippen. Nein! Eine allerletzte Viertelstunde noch, das steht uns zu. Hör auf! Küss mich. Schluss! Einmal nur. Deine Lippen auf den meinen. Du drängst! Ja, das tue ich. Noch bin ich Vogels Frau. Wir haben uns versprochen, gemeinsam in den Tod zu gehen. Für ein gemeinsames Leben sind wir nicht geschaffen. Verzeih mir. Die betörenden Briefe, die sehnsüchtigen Blicke, die lieblichen Lieder. Ist dir das nicht genug? Lass damit gut sein und verlange nicht, was unmöglich ist. Nicht in dieser Stunde, nicht in diesem Leben. Wir finden uns veranlasst festzuhalten, dass Denatus von Kleist dem Temperente nach ein Sanguino-Cholericus in summo gradu gewesen und gewiss harte hypochondrische Anfälle oft hat dulden müssen. Wenn sich nun zu diesem exzentrischen Gemütszustand eine gemeinschaftliche Religionsschwärmerei gesellte, so lässt sich hieraus einen kranken Gemütszustand des Denati von Kleist mit Recht schließen. Bei der Denata Vogel konstatiert sich, dass sie an einem unheilbaren Mutterkrebs gelitten hatte und dass Furcht vor einem langsamen, sehr schweren Tod sich diesen leichteren Tod gewählt hat. Im Wasser vielleicht? Knietief? Um vom kleinen Wannsee in den großen zu treiben, eine letzte Reise vorbei an Schwanenwerder in der Strömung der Havel bis zum Tegler See. Sanft und matt und immer bleicher. Nein. Zurück zur Herberge Stimming? Damit sie sich vom Lärm der ersten Kugeln aufgeschreckt uns in den Weg noch stellen? Nein. Lieber hier im jungen Tannenwald. Nicht? Du ziehst es vor, ein paar Schritte gegen den Wannsee zu gehen? Oder in die andere Richtung der sinkenden Sonne entgegen? Mir ist jeder Ort lieb, der dir recht ist. Mein teuerster. Hier am Tisch ist besser? Aber wenn uns Wucht der Kugel doch zu Boden reißt, um dich mache ich mir keine Sorgen. Ich würde dich hochheben, ohne hinzusehen. Den Stuhl und deinen Rock wieder richten, die Augen schließen, die Hände falten, wie sich das gehört. Aber ich? Wer schließt meine Augen? Wer den weit aufgerissenen Mund? Was, wenn ich von der Kugel nur schwer getroffen bin, halb wach, mit Lungen, die brennen wie Höllenfeuer? Wir setzen uns hier ans Ufer. Wer hilft mir? In 8 Stunden hörst du? Werden sie uns finden. Wird man mich von meinen Qualen... Hörst du? Was denn? Die Stille. Ich ertrag sie nicht. Nicht jetzt. Still wird es früh genug. Bald ist er da. Der erlösende Schmerz. Ob wir das fühlen? Das warme Blut, das quillt, der Nebel dichter wird. Ob wir das sehen oder denken? Und müde Erleichterung, die uns in ihre Arme schließt. Und danach? Ein Licht? Ein Nichts? Wird es qualvoll sein? Komm. Wird Zeit bleiben zu frohlocken? Komm zu mir. Wird Zeit bleiben zu bedauern? Nein. Woher diese Gewissheit? Wir versprechen sie uns. Der Bote hat die Stadttore von Berlin erreicht und die Nachricht überbracht. Bedauerst du? Nein. Bist du sicher? Das Pulver ist gestopft, die erste Kugel eingelegt. Bald ist es dunkel. Ich werde die Pistole ein erstes Mal auf dich richten, weil du das möchtest. Weil ich das möchte. Und danach ein zweites Mal auf mich. Ja. Weil ich das auch möchte, wenn du es möchtest. Ich will ins Herz getroffen werden. Ich werde mir in den Kopf schießen. Wie gleich und verschieden wir sind. Ein jeder da, wo es ihn am meisten schmerzt. Ich werde meine Augen schließen. Ich werde mit der einen Hand zittrig den Abzug umklammert halten und mit der anderen den Lauf. Ich werde dir Adieu sagen. Ich werde meinen Zeigefinger spannen, bis die Feder springt. Ich werde die Augen nicht öffnen. Ich werde ein zweites Mal laden, ich habe das oft geübt. Ich werde lauschen, bis ich sicher bin, deinen Atem nicht mehr zu hören. Ich werde mich neben dich legen, tastend, ganz dicht an deine Seite. Ich werde die Pistole auf mich richten. Ich werde das warm gewordene Metall in meinem Gaumen spüren. Ich werde die Bitterheit des verbrannten Pulvers auf meiner Zunge schmecken. Ich werde den Zeigefinger ein zweites und letztes Mal spannen. Einatmen, ausatmen und schießen. Letzte Stunde. Hörspiel von Reto Finger. Es sprachen Heinrich von Kleist, Ulrich Mattes, Henriette Vogel, Naomi Kraus. Erzähler Klaus Barner. Ton Johanna Fegert, Schnitt John Krohl, Regieassistenz Felicitas Ott, Regie Te Berger. Produktion Südwestrundfunk 2003. Dramaturgie Andrea Otte. Meine Damen und Herren, am kommenden Sonntag hören Sie um die gleiche Zeit den ersten Teil des dreiteiligen Hörspiels »Wohin die Krähen fliegen« nach dem gleichnamigen Roman von Anne-Marie MacDonald.